Doch auch im Leben des Steppenwolfs schien, wie überall in der Welt, zuweilen alles Gewohnte, Alltägliche, Erkannte und Regelmäßige bloß den Zweck zu haben, hie und da eine sekundenkurze Pause zu erleben, durchbrochen zu werden und dem Außerordentlichen, dem Wunder, der Gnade Platz zu machen. Ein anderes Mal beobachtete ich ihn einen ganzen Abend lang in einem Konzert, bei dem auch eine kleine Symphonie von Friedemann Bach gespielt wurde. Und ich war ganz erstaunt zu sehen, wie er nach wenigen Takten anfing zu lächeln und sich hinzugeben. Wohl 10 Minuten lang sah er so glücklich versunken und in gute Träume verloren aus, dass ich mehr auf ihn als auf die Musik achtete. Gott sei gelobt. Es gibt auch Ausnahmen als diese Traurigkeit. Stunden, die Erschütterungen bringen. Wände einreißen und mich ans lebendige Herz der Welt bringen. Bei einem Konzert mit herrlicher alter Musik ging mir plötzlich wieder zwischen 2 Takten eines von Holzbläsern gespielten Piano die Tür zum Jenseits auf. Ich habe Himmel durchflogen und sah Gott an der Arbeit. Ich litt Schmerzen, wehrte mich aber nicht gegen die Welt, fürchtete mich nicht mehr, bejahte alles. Eine Viertelstunde nur. Es ist schwer, diese goldene, göttliche Spur auch nur für Minuten in den öden Tagen aufglänzen zu sehen, zu finden, inmitten dieser so sehr zufriedenen, so sehr bürgerlichen, so sehr geistlosen Zeit, im Anblick dieser Architekturen, dieser Geschäfte, dieser Politik, dieser Menschen. Es gibt viele Menschen von ähnlicher Art, wie Hari einer war, namentlich viele Künstler. Diese Menschen haben alle 2 Seelen, 2 Wesen in sich. In ihnen ist Glücksfähigkeit und Leidensfähigkeit ebenso feindlich und verworren, neben und ineinander vorhanden, wie Wolf und Mensch in Hari es waren. Und diese Menschen erleben zuweilen in ihren seltenen Glücksaugenblicken so starkes und unnennbar Schönes, der Schaum des Augenblicksglückes spritzt zuweilen so hoch und blendend über das Meer des Leides hinaus, dass dies kurze, aufleuchtende Glück auch andere berührt und bezaubert. So entstehen jene Kunstwerke, die all denen, die sie sehen, wie etwas Ewiges und wie ihr eigener Glückstraum erscheinen. Auch einen anderen Abend habe ich nicht vergessen. Da war ich allein zu Hause, die Tante war nicht da und es läutete an der Haustür. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern zu Herrn Haller. Er wohnt oben in der Mansarde, die Türe rechts. Vielen Dank. Es war die Frau auf der Fotografie in seinem Zimmer. Sehr jung, hübsch und elegant. Sie blieb eine Weile oben, dann hörte ich sie miteinander die Treppe hinab und ausgehen, lebhaft und vergnügt, in scherzendem Gespräch. Erstaunlich, dass der Einsiedler eine Geliebte hat. Und noch dazu so eine. Aber eine kleine Stunde später kam er schon wieder nach Hause. Allein. Mit schwerem, traurigem Schritt, mühte sich die Treppe hinauf und schlich dann stundenlang in seinem Wohnzimmer leise auf und ab. Wie ein Wolf im Käfig. Nie hat ein Mensch ein tieferes, leidenschaftlicheres Bedürfnis nach Unabhängigkeit gehabt als der Steppenwolf. Er hat sich nie für Geld und Wohlleben, nie an Frauen oder an Mächtige verkauft und hat 100-mal das, was in aller Welt Augen sein Vorteil und Glück war, weggeworfen und ausgeschlagen, um dafür seine Freiheit zu bewahren. Keine Vorstellung war ihm verhasster und grauenhafter als die, dass er ein Amt ausüben, eine Tages- und Jahreseinteilung innehalten, anderen gehorchen müsste. Ein Büro, eine Kanzlei, eine Amtsstube, das war ihm verhasst wie der Tod. Und das Entsetzlichste, was er im Traum erleben konnte, war die Gefangenschaft in einer Kaserne. Doch mitten in der erreichten Freiheit nahm Hari plötzlich wahr, dass seine Freiheit ein Tod war, dass er allein stand. Dass die Welt ihn auf eine unheimliche Weise in Ruhe ließ. Dass die Menschen ihn nichts mehr angingen, ja, er selbst sich nicht. dass er in einer immer dünner und dünner werdenden Luft von Beziehungslosigkeit und Vereinsamung langsam erstickte. Noch ein anderes Mal sah ich ihn mit jener Frau zusammen. Sie gingen auf der Straße, Arm in Arm, und er sah glücklich aus. Ich wunderte mich, wie viel Anmut, ja Kindlichkeit sein versorgtes, einsames Gesicht gelegentlich haben konnte, und begriff die Frau und begriff auch die Teilnahme, die meine Tante für diesen Mann hatte. Doch auch an jenem Tage kam er abends traurig und elend nach Hause. Unter Mantel eine strohumflochtene Flasche mit italienischem Rotwein, wie er ihn häufig in der Nähe in einem kleinen Laden holte. Jetzt wird er wieder allein in seinem Zimmer sitzen und die Flasche leer trinken. Er kann einem leid tun. Was ist das aber auch für ein trostloses und verlorenes Leben, das er führt? Ich glaube, es bedarf weiter keiner Berichte und Schilderungen, um zu zeigen, dass der Steppenwolf das Leben eines Selbstmörders führte. Dennoch glaube ich nicht, dass er sich das Leben genommen hat damals, als er unversehens und ohne Abschied, aber nach Bezahlung aller Rückstände unsere Stadt verließ und verschwunden war. In den Tagen davor hatte er ein deutlich verändertes Benehmen und Aussehen gezeigt, war sehr viel außer Hause, zuweilen auch ganze Nächte, und seine Bücher lagen unberührt. Die wenigen Male, die ich ihn damals antraf, schien er mir auffallend lebendig und verjüngt, einige Male geradezu vergnügt. Ich würde Sie ja gerne zu einem Glas Wein einladen, mein Freund, aber Sie sind natürlich immer noch der gleiche alte Nichtraucher und Abstinenzler. Ich habe fest vor, daran nichts zu ändern. Da haben Sie sicher recht. Nichts Stärkeres als Mineralwasser. Ich habe auch jahrelang enthaltsam gelebt und lange Zeiten gefastet, aber zurzeit stehe ich wieder im Zeichen des Wassermanns, einem dunklen und feuchten Zeichen. Im Zeichen des Wassermanns? Dass ausgerechnet Sie sich auf die Astrologie berufen, Herr Haller, das hätte ich nicht gedacht. Ganz richtig. Auch an diese Wissenschaft kann ich leider nicht glauben. Da war nun wieder dieser höflich distanzierte Ton von ihm, der mich so oft verletzte, während er doch meiner Tante oder auch unserer braven Zugängerin mit einer Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zuhörte, als wolle er durch irgendeinen Spalt in diese friedliche kleine Welt eindringen und dort heimisch werden. Am nächsten Tag blieb er im Bett. Offenbar mit einer schweren Depression. Er hat den ganzen Tag nur eine einzige Banane gegessen. Das ist doch nicht gesund. Er müsste jemanden haben, der sich so richtig um ihn kümmert.